Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Oh, es war ein Fehler. Zu denken, bin alleine komplett, denn Baby, ohne dich fehlt was. Ich hab so oft daran gedacht, wie du meintest, wenn alles mal zerbricht. Dann halt ich einfach an mir fest und will es noch einmal von dir hören. Bitte sag es noch einmal. Halt dich an mir fest, wenn ein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Hast mich lange nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nicht mehr erzählt. Oh, du warst der Fehler. Und auf einmal ist weg, was ich in deinen Augen gesehen hab. Ich brauch nur dich, Baby. Ich will doch nur hören, dass du mich vermisst. Dass es neben mir nichts anderes gibt. Denn Baby, sag mir nur ein Wort. Baby, sag mir nur ein Wort. Und wenn du von mir springst, spring ich hinterher. Wenn dein Herz nicht schlägt, schlägt meins auch nicht mehr. Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich